Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Deutschlandfunk Nova und wir reden jetzt hier übers Kiffen. Wir reden über die Folgen davon. Ein internationales Forscherteam sagt nämlich, 1 bis 2 Joints können das Gehirn von 14-Jährigen schon verändern. Über die Studie wird diskutiert, von Fachleuten zum Beispiel wird sie kritisiert, aber sie wird auch bestätigt. Wir wollen über all das jetzt reden und zwar mit Raphael Krämer aus unseren Wissensnachrichten. Was macht ein Joint mit einem 14-Jährigen oder einer 14-Jährigen? Ja, so wie das aussieht, hat er schon dauerhaft Folgen für das Hirn, sagen zumindest die Forscher. Sie kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass sich Areale des Hirns durch das Kiffen verändern, auch wenn es nur ganz wenig ist. Sie haben bei den Betroffenen mehr graue Substanz ausgemacht, das so heißt dieser wesentliche Teil des zentralen Nervensystems, und zwar in wichtigen Hirnregionen, die zum Beispiel für das Gedächtnis verantwortlich sind oder die Motorik, aber auch dafür, Gefühle zu verarbeiten. Und im Schnitt sahen die Forscher 6% mehr von der grauen Substanz bei 14-Jährigen, die schon gekifft hatten, im Vergleich zu Gleichaltrigen, die noch keinen Joint hatten. Erstmal, Raphael, hört sich das aber doch eigentlich gut an. Also mehr Gehirn, würde ich sagen. Ja, wunderbar, oder? Ja, gut. Das Problem ist, dass mehr an Hirn scheint Folgen zu haben, die gar nicht so gut sind. Die Forscher hatten die 14-Jährigen nicht nur in so einen Kernspintomographen untersucht, sondern sie auch nach ihren Lebensgewohnheiten befragt. Außerdem gab es noch Verhaltenstests und Denktests. Das alles lief über 2 Jahre und dabei kam raus, in manchen Tests zum logischen Denken wurden die Kiffer schlechter. Außerdem sollen sie mehr Angst empfunden haben. Und die Forscher machten bei ihnen auch ein stärkeres Bedürfnis nach Gefühlen und Abenteuern aus als normal. Also, dass sie heftige Erfahrungen brauchen, um sich wohlzufühlen und auf gar keinen Fall Langeweile haben wollen. Also versuchen das auf jeden Fall zu vermeiden. Wie gesagt, das alles sollen nicht die Folgen von regelmäßigem Kiffen sein, sondern nur von 1-2 Joints. Also wirklich, wirklich wenig. Wie sah denn das aus? Also du kannst ja nicht irgendwie 14-Jährigen als Wissenschaftler deine Tüte in die Hand drücken und sagen, kiff mal, ich möchte da gerne drüber forschen. Ja, das haben die auch nicht gemacht und das ist wohl auch eines der Grundprobleme dieser Studie. Zumindest eines der Grundprobleme, dass ein paar andere Forscher ihren Kollegen da ankreiden. Denn die 14-Jährigen haben jetzt weder unter Aufsicht gekifft, noch gab es bei ihnen jetzt zum Beispiel Haarproben, um das THC festzustellen. Den Forschern reichte es, dass sie die 14-Jährigen befragt haben. Also die haben 1 bis 2 Mal Kiffen auf einem Fragebogen angekreuzt. Und das könnte es sein, also es könnte tatsächlich sein, dass die in Wirklichkeit mehr gekifft haben und keiner weiß es. Und dann ist da noch die Sache, was heißt 1-2 Joints. Also es kann wenig oder viel sein von dem Cannabis-Wirkstoff THC. Auch das finden die Kritiker zu unpräzise an der Studie. Und dann werden da auch noch die Bilder aus dem Kernspintomographen kritisiert. Nur das ist doch eigentlich das, was so am wissenschaftlichsten ja, sich anhört. Ja, da fehlen den Kritikern aber auch so ein paar Sachen. Also vor allem, dass es keine Vorher-Nachher-Bilder gibt, sondern also sowas eher vor dem ersten Joint ein Bild, dann danach, sondern die Forscher haben nur die Hirne von verschiedenen Leuten verglichen. Also der eine hat gekifft, der andere nicht von demselben, und dann ist da noch der Punkt, dass auch die anderen Drogen dafür sorgen könnten, dass Hirnregionen wachsen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die das für Zigaretten gezeigt hat, also nicht nur fürs Kiffen. Und dann könnte es ja auch sein, dass jemand, der raucht, eher kifft oder sowas. Heißt das denn, dass man jetzt diese gesamte Studie mit Vorsicht genießen muss? Nee, das heißt es dann wohl auch wieder nicht, denn diese Ergebnisse werden schon ernst genommen. Also viele Forscher sind sich einig, dass Kiffen das Gehirn verändert und dass das überhaupt nicht gut ist, wenn sich das Hirn noch entwickelt, also in jungen Jahren. Und es gibt auch Experten, die diese Studie sogar alarmierend nennen, vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Leute immer jünger anfangen mit Kiffen. Also jugendliches Kiffen könnte gefährlich sein. Raphael Krämer hat uns jetzt eine Studie aus Großbritannien vorgestellt. Danke dafür. Deutschlandfunk Nova hier, der Grünstreifen. Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.